Kundgabe 1946. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.06.1941. Seltenheit des Vermittelns des göttlichen Wortes. Willenskraft. Nur wenige Menschen vermögen, sich in einen Zustand zu versetzen, dass sie aufnahmefähig sind für die Kraftzufuhr aus Gott. Das heißt, diese bewusst in Empfang zu nehmen. Und daher ist die Übertragung des göttlichen Wortes gleichfalls nur selten möglich. Ansonsten der Menschheit ein sicherer Beweis erbracht werden könnte von der Wahrhaftigkeit des empfangenen Wortes, da dies immer und überall den gleichen Inhalt bergen würde. Doch wenige nur bereiten sich vor, um der inneren Stimme zu lauschen. Und sie werden daher nur selten Glauben finden bei den Mitmenschen. Es ist die Übertragung des göttlichen Wortes ein Vorgang, der höchste Willenskraft erfordert. Denn alles, was auf den Menschen einstürmt von außen, muss unwirksam gemacht werden. Es muss der Mensch gleichsam einer Gedankenwelt entfliehen, die eine völlig andere Richtung nimmt, und solche Gedanken auf sich einströmen lassen, die dem irdisch gesinnten Menschen sonst fern liegen. Und dieser Akt erfordert größte Hingabe. Es ist der Flug in das geistige Reich, der erst ausgeführt werden muss, bevor die Schätze gehoben werden können, die dieses geistige Reich birgt. So wie der menschliche Wille den Flug zur Höhe ausführt, wird sich ihm auch der Quell der Wahrheit öffnen und das lebendige Wort, die formgewordene Kraft Gottes, strömt nun dem Menschen zu und wird von ihm in Empfang genommen. Unzählige Boten Gottes sind gebebereit und möchten ihr Wissen austeilen. Sie möchten die Unwissenden belehren, und wo sie einen aufnahmewilligen Menschen finden, leiten sie dessen Gedanken so, dass sie sich in der Wahrheit bewegen. Es finden die Wesen darin ihre Beglückung, etwas Göttliches austeilen zu dürfen, und darum sind sie unermüdlich, obgleich dies eine Tätigkeit ist, die größte Geduld und Liebe erfordert. Doch solange der Wille des Menschen der Wahrheit zustrebt, ist eine Verbindung geschaffen, die unerschöpflich ausgewertet werden kann. Und es helfen die Lichtwesen dem ringenden Menschen, den Flug zur Höhe so oft wie möglich auszuführen. Denn die geistige Gabe kann nur dort in Empfang genommen werden, wo ihr Ausgang ist, also im geistigen Reich. Daher muss der Mensch sich erst willig trennen von seiner irdischen Umgebung. Er muss irdische Gedanken ausschalten und nur geistiges Gut begehren. Dann wird ihm dieses übermittelt werden ungemessen, solange die Verbindung von der Erde zum geistigen Reich hergestellt bleibt. Denn dies ist Gottes Wille, dass gegeben werde dem, der sein Wort empfangen will. Amen.